Lektion 2. Hören Sie den Kurzvortrag über die Entwicklung der Uhren in 4 Teilen. Teil 1. Bevor es die Uhr gab, hatte die Zeit eine eigene Ästhetik. Sie war geprägt vom subjektiven Biorhythmus und vor allem von den natürlichen Zyklen der Natur, von Sommer und Winter, Tag und Nacht, von Sonne und Regen. Zwar konnten schon antike Astronomen Jahre, bis zu einem gewissen Grad auch Monate voneinander abgrenzen. Die Messung einheitlicher Stunden und die Messung von Minuten und Sekunden ist jedoch eine moderne Erfindung. Wir wollen uns im Folgenden einige Stationen auf dem Weg zur Entwicklung der heutigen Uhren ansehen. Eine der größten Erfindungen der Menschheit war die Sonnenuhr. Schon vor 5500 Jahren entdeckten Menschen, dass ein aufrecht stehender Stab einen längeren Schatten wirft, wenn die Sonne tiefer am Himmel steht. Das einfachste dieser Geräte bestand aus einem Stock, der in den Boden gesteckt wurde. Mit Hilfe von Sonne und Schatten konnte so die Zeit gemessen werden. Ein Nachteil war jedoch, dass man nur die hellen Stunden zählen konnte. Für die Zeit ohne Sonne und natürlich für die Nacht war diese Form der Zeitmessung nicht möglich.